begleitet kam er übers Meer. Mit den anderen stieg er dann über sie her. Sie waren zum Tatzeitpunkt nicht mehr als 15 Jahre. Medienfaseln dümmlich von der gefühlten Gefahr. Wieder mal ist es passiert, das geht mir auf den Sack. Dieser Vergewaltiger, gottverfluchtes Pack. Und dazu diese Demagogen, die gehen mir auf die Nieren. Die sich für die Slumpenpack auch noch engagieren. Diesen Vergewaltigern, den hau ich einen drauf. Dann häng ich sie wie Rohschinken in der Garage auf. Neulich hatten wir einen Großbrand auf dem Feld. Schmeiß das Pack gleich mit hinein, denn das spart Zeit und Geld. Wieder mal ist es passiert, das geht mir auf den Sack. Diese Vergewaltiger, gottverfluchtes Pack. Und dazu diese Demagogen, die gehen mir auf die Nieren. Die sich für die Slumpenpack auch noch engagieren. Diesen Vergewaltigern, den hau ich einen drauf. Dann häng ich sie wie Rohschinken in der Garage auf. Neulich hatten wir einen Großbrand auf dem Feld. Schmeiß das Pack gleich mit hinein, denn das spart Zeit und Geld. Wieder mal ist es passiert, das geht mir auf den Sack. Diese Vergewaltiger, gottverfluchtes Pack. Von Stadt dürfen wir nichts erwarten. Wir haben uns bewaffnet, wir müssen eben selber handeln. Die Treibjagd ist eröffnet. Wieder mal ist es passiert, das geht mir auf den Sack. Diese Vergewaltiger, gottverfluchtes Pack. Von Stadt dürfen wir nichts erwarten. Wir haben uns bewaffnet, wir müssen eben selber handeln. Die Treibjagd ist eröffnet.